Zum Tag der Jugend stellte kürzlich die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft einen Beitrag mit dem Titel »Ein weltberühmtes, jugendstarkes Land« ins Internet. Darin hieß es, in allen Ländern der Welt gäbe es die Jugendlichen, aber nirgendwo könne man solch ein Land wie die DVK finden, wo man die Jugendlichen als Helden der Epoche hinstelle. Die Träume vieler Länder und Nationen, die sie wünschen, aber nicht verwirklichen könnten, gehen in Korea in Erfüllung. Korea sei das einzige jugendstarke Land in der Welt.